FM4. Mother.

gehört Jungle im Blessed Madonna Remix. Und der Party-Modus bleibt noch auf On. Hier mit den Bucketheads, The Bomb. DJ Beware mit einer feinen Selection in seinem Set. Und ich habe hier einen wunderschönen Track liegen für euch. Das ist Could Heaven Ever Be Like This von Idris Muhammad. Thank you.

to jump. Say she want the daughter, cause she already have the son. And if I don't come quick, I can't forget it. So I draw from a jinxing and I take one sip. Should I see me just a gallop up like a horse, I get whipped. Come quick. Seid ihr bereit für DJ Beware? Dann bleibt eingedreht, gleich geht's los.